بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Liebe Geschwister, in wenigen Tagen wird ein neuer Monat beginnen und werden Tage anbrechen, die die besten Tage in einem Jahr sind. Es sind beim Haben Allah die besten Tage im Jahr. Und diese Tage, die werden in wenigen Tagen beginnen. Und zwar sind es die ersten 10 Tage von Dhul-Hijjah. Dieser Monat, der 12. Monat im islamischen Kalenderjahr ist, der letzte Monat im Jahr. Und die ersten 10 Tage von diesem besonderen Monat sind beim Erhabenen Allah ganz besonders. Und sie sind die besten Tage im Jahr. Und der Erhabene Allah hat diese sogar im Koran erwähnt, um darauf hinzuweisen, wie besonders diese Tage sind. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. Und den Namen Allahs, also sie sollen den Namen Allahs an wohlbekannten Tagen aussprechen. Und mit den wohlbekannten Tagen sind diese 10 Tage von Dhul-Hijjah gemeint. Und auch der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat diesen ersten 10 Tagen von Dhul-Hijjah eine enorme Aufmerksamkeit geschenkt und ihr eine gewaltige Wichtigkeit beigemessen. Und auch den Muslimen verkündet, dass diese Tage gewaltige Tage sind beim Erhaben Allah. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagte, so wie es bei Bukhari verzeichnet ist, es gibt keine Tage, an denen die guten Werke Allah lieber sind als an diesen 10 Tagen. Es gibt keine Tage, an denen die guten Werke Allah lieber sind als in diesen 10 Tagen. Und dann fragten die Sahaba, die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, o Gesandte Allahs, nicht einmal der Dschihad um Allahs Willen, was ja eines der gewaltigsten Arten der Anbetung überhaupt ist, selbst die ist nicht gewaltiger als die rechtschaffenen Taten in diesen 10 Tagen. Daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, und nicht einmal der Dschihad um Allahs Willen, es sei denn, es handelt sich um jemanden, der auszieht mit sich selbst und seinem Vermögen und mit nichts zurückkehrt. Das ist die einzige Ausnahme, die besser ist. Wenn jemand für den Kampf rausgeht, er selbst und sein Vermögen und mit nichts zurückkommt. Das heißt, er fällt und auch sein ganzes Vermögen wird dafür ausgegeben. Ansonsten sind die Anbetungen in diesen 10 Tagen, die 10 Tage von Dhul-Hijjah, besser als der Dschihad auf dem Wege Allahs. Und aus diesem Hadith kann man vieles raus entnehmen. Einmal, dieser Hadith zeigt, wie besonders diese 10 Tage sind. Diese 10 Tage, die so besonders sind und die Taten, die darin gemacht werden, sind so besonders beim Haben Allah, dass sie sogar besser sind als der Dschihad auf dem Wege Allahs und dass sie sogar besser sind als die letzten 10 Tage vom Monat Ramadan. Und die Taten, die in diesen 10 Tagen gemacht werden, sind Allah subhanahu wa ta'ala lieber als alle anderen Taten, die in anderen Tagen gemacht werden. Deswegen sollten jeder von uns diese 10 Tage, die jetzt kommen werden, ausnutzen, weil sie doch so besonders beim Haben Allah sind. Und deswegen sollte jeder von uns versuchen, sich anzustrengen und versuchen, so viel zu tun, wie er nur kann, in diesen besonderen 10 Tagen. Man sollte schauen, dass man, wenn man die Möglichkeiten dazu hat, die Pilgerfahrt zu verrichten, und man sollte schauen, dass man in den ersten 9 Tagen von diesen 10 Tagen fastet und dass man spendet und dass man den Koran rezitiert und dass man Allah subhanahu wa ta'ala gedenkt und auch alle anderen Arten der Anbetung macht in diesen besonderen 10 Tagen. Und wir sollten alle darauf achten, dass wir diese besondere Chance nicht verpassen. Nicht nur wir, sondern auch unsere Verwandten, unsere Kinder, unsere Nachbarn. Wir sollten alle darauf hinweisen und sie nochmal darauf aufmerksam machen, dass jetzt gewaltige Tage kommen werden, damit auch sie profitieren können von diesen besonderen 10 Tagen. Und es ist überliefert worden, dass die Salaf stets auf diese 10 Tage geachtet haben und sich angestrengt haben. Es ist überliefert worden, dass Sa'id ibn Jubair, er hat sich in diesen ersten 10 Tagen von Dhul-Hijjah so angestrengt, dass er zum Ende hin richtig kaputt war. So sehr hat er sich angestrengt in diesen ersten 10 Tagen von Dhul-Hijjah, dass er in den letzten Tagen dann mit seinen Kräften am Ende war. So sehr hat er darauf geachtet, in diesen besonderen 10 Tagen alles zu geben, was er nur kann. Und wie gesagt, es gibt verschiedene Arten der Anbetung, die man machen kann. Und wir werden hier einige wenige aufzählen, auf die man besonders achten sollte in diesen ersten 10 Tagen von Dhul-Hijjah. Und das erste davon ist natürlich das Fasten. In den ersten 9 Tagen von Dhul-Hijjah. Und die Salaf, sie waren damals, das war bei ihnen damals bekannt gewesen, dass sie in diesen Tagen gefastet haben. Und zweitens sollten wir darauf achten, den Koran zu rezitieren in diesen Tagen von Dhul-Hijjah, in diesen ersten 10 Tagen. Und wer kann, sollte schauen, dass er den Koran einmal komplett rezitiert. Oder mehr, wenn er kann. Weil das wird dir viel bringen und es wird dich weiterbringen in der Religion. Deswegen achtet darauf, vor allem in diesen 10 Tagen, weil jede Tat dort zählt mehrfach und mehrfach beim Erhaben Allah. Und wir sollten darauf achten, in diesen, besonders in diesen Tagen, Sadaqa zu geben, Spenden zu geben. Vor allem, wie ihr wisst, viele Flüchtlinge sind hier. Das ist die Chance, ihnen zu helfen, ihnen beizustehen, sei es finanziell oder dass du deine Zeit für sie investiert, nimmt ihnen mitgeht, für sie übersetzt und so weiter und so fort. All das sind gewaltige Taten, die man machen kann in diesen 10 Tagen. Und verachtet auf eure Gebete und vor allem auf die Pflichtgebete, dass ihr sie in der Zeit verrichtet und in der Gemeinschaft verrichtet. Und genauso achtet auf die freiwilligen Gebete. Auch diese sind wichtig. Sei es, wenn du Udu machst, dass du 2 Raka'at betest oder die freiwilligen Gebete, die mit den Pflichtgebeten zusammenhängen und so weiter. Und sechstens, achtet darauf, dass ihr in diesen 10 Tagen viel Allah subhanahu wa ta'ala gedenkt. Vor allem, dass ihr viel den Takbir macht. Dass ihr sagt, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Erwähnt dieses so viel, wie ihr nur könnt in diesen 10 Tagen. Weil die Salaf und die Sahaba und die Tabi'in und alle, die ihnen auf diesem Weg gefolgt sind, sie haben dies stets getan in diesen ersten 10 Tagen. Und es ist überliefert worden, dass Ibn Umar und Abu Huraira radiallahu anhuma, dass sie in den ersten 10 Tagen von Dhul-Hijjah stets auf den Markt gegangen sind und laut diesen Takbir gemacht haben, damit die anderen, die sich auf dem Markt befanden, das hören und genau dasselbe tun. Und es wird überliefert, dass es der einzige Grund war, warum sie auf den Markt gegangen sind. Sie mussten weder einkaufen, noch mussten sie irgendwas machen, sondern sind extra in den Markt gegangen, um laut diesen Takbir zu machen, um die Leute nochmal daran zu erinnern, dass jetzt Tage angekommen sind und angebrochen sind, wo man den Takbir so oft machen sollte, wie man nur kann. Und es ist überliefert worden, dass die Salaf den Takbir so laut gemacht haben, draußen, unterwegs, zu Hause, dass es sich in diesen ersten 10 Tagen von Dhul-Hijjah angehört hat, als wären das Laute von Riesenwellen im Meer. So hat sich das angehört, weil jeder laut Takbir gemacht hat. So wird diese Zeit beschrieben in den ersten 10 Tagen von Dhul-Hijjah in der Zeit der Salaf, weil jeder von ihnen darauf geachtet hat, den Takbir laut zu machen. Und in diesen 10 Tagen, in den ersten 10 Tagen von Dhul-Hijjah, die jetzt bald in wenigen Tagen anbrechen werden, gibt es einen Tag, der beste Tag überhaupt ist im Jahr. Ein Tag ist in diesen 10 Tagen, der besser ist als alle Tage im gesamten Jahr. Und das ist der Tag von Arafah. Dieser Tag ist ganz besonders. Weil der Habene Allah steigt an diesem Tag bis zum letzten Himmel herab. Und wenn die Hujjaj, diejenigen, die Pilgerfahrt verrichten, an diesem Berg stehen, Arafat, steigt der Habene Allah bis zum letzten Himmel herab, kommt seinen Dienern somit ganz nah. Und dann fragt er die Engel, was wollen diese? Warum sind sie alle hier hingekommen? Und dann heißt es im Hadith, dass der Habene Allah dann gegenüber seinen Engeln stolz auf die Leute von Arafat zeigen wird und sagen wird, seht meine Diener, sie kamen zu mir ungepflegt und staubbedeckt, weil sie haben sich auf den Weg gemacht von einem Ort zu Arafah. Das ist eine Strecke, die sie gegangen sind und sie kommen da an, verschwitzt, erschöpft, voller Staub. Und dann sagt der Herr Allah, sie kamen zu mir ungepflegt und staubbedeckt. Und in der anderen Überlieferung sagte er dann, hier mache ich euch zu Zeugen, dass ich ihnen vergeben habe. Dass ich ihnen vergeben habe, weil dieser Tag ein besonderer Tag ist, der beste Tag überhaupt im Jahr. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagt über diesen besonderen Tag, es gibt keinen Tag, an dem Allah mehr Diener vom Höllenfeuer befreit, als am Tag von Arafah. Er nährt sich, also seinen Dienern, worauf er gegenüber den Engeln auf sie stolz ist und sagt, was möchten jene? Er fragt und er weiß es am besten, dass sie gekommen sind, weil sie die Vergebung wollen. Dass sie zu Arafah gekommen sind, weil sie Vergebung wollen von Erhabenen Allah. Und er fragt die Engel, obwohl es besser weiß, was wollen sie? Und er sagt, ich mache euch zu Zeugen, dass ich ihnen vergeben habe. Und es ist überliefert worden, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in seiner Pilgerfahrt, wie ihr wisst, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat eine Pilgerfahrt in seinem Leben gemacht. Er hat 4-mal Umrah gemacht, aber nur eine Pilgerfahrt. Und sie wird auch Hajjat al-Wada' genannt. Das heißt die Abschiedspilgerfahrt. Weil danach, nach diesem Jahr, als er die Pilgerfahrt gemacht hat, ist er sallallahu alaihi wasallam verstorben. Und das wird auch die Pilgerfahrt des Islams bezeichnet. Warum? Weil das die erste Zeit war, wo kein Ungläubiger an diesem Ort zu finden war. In diesem Jahr war es rein gewesen und sauber gewesen von den Ungläubigen. Es wird auch die Pilgerfahrt der Verkündung bezeichnet, weil an diesem Tag der Prophet sallallahu alaihi wasallam an seine Umma vieles erwähnt hat von der Religion und dann gesagt hat, oh Allah, ich mache dich zum Zeugen, dass ich alles verkündet habe, dass er die Religion verkündet hat. An diesem Tag stand der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam dort im Arafah. Und kurz bevor die Sonne untergegangen ist, sagte er zu Bilal radiallahu anhu, O Bilal, und Bilal sagte, hier bin ich, O Gesandter Allah. Er sagte zu ihm, O Bilal, lass die Leute zuhören. Es waren tausend da gewesen. Er sagte, ruf zu den Leuten, die sollen mir zuhören. Und an diesem Tag macht es der Herr Allah so, dass alle, die an diesem Ort da waren, den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam gehört haben. Da gab es hier kein Mikrofon, kein gar nichts, aber jeder hat diese Predigt gehört. Bilal radiallahu anhu, er sagte, O Leute, hört her, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam will euch was verkünden an diesem Tag von Arafat. Daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, Jibril kam zu mir und verkündete mir die frohe Botschaft, dass Allah von dem guten Tunenden unter euch annehmen wird. Dass der Herr Allah von euch annehmen wird. Und dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, dass er allen vergeben wird an diesem Tag. Allen vergeben wird. Und dann ist Umar radiallahu anhu aufgestanden und sagte, O Gesandte Allahs, gilt dies nur für uns? Also wir, diejenigen, die mit dir gerade die Pilgerfahrt verrichten, gilt das nur für uns, dass der Herr Allah uns alles vergeben hat? Daraufhin sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, dies gilt für euch und allen anderen, die nach euch kommen werden, bis zum Tag der Auferstehung. Das heißt, jeder, der die Pilgerfahrt verrichtet und dort stehen wird und Allah um Vergebung bitten wird, Allah wird ihm vergeben. Deswegen, dies ist ein besonderer Tag, der Tag von Arafat, der beste Tag überhaupt im Jahr. Und wie wir gesagt haben, sollten wir darauf achten, zu fasten. Und vor allem an diesem Tag, am Tag von Arafat, für all diejenigen, die die Pilgerfahrt nicht verrichten, sollten an diesem Tag fasten. Weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, so wie es bei Muslimen verzeichnet ist, bezüglich der Belohnung für dieses eine Tag Fasten, er sagte, für das Fasten am Tag von Arafat rechne ich bei Allah als Belohnung an, dass er die Sünden des Vorjahres und des Jahres danach tilgt. Und hiermit sind natürlich die kleinen Sünden gemeint, weil für die großen Sünden braucht ihr eine spezielle Tauba. Das heißt, du musst Allah, wenn du eine große Sünde begangen hast, genau für diese eine Sünde um Vergebung bitten. Aber alle anderen kleinen Sünden werden für dieses eine Fasten, für diesen einen Tag, den du fastest, vergeben, das letzte Jahr und das Jahr, was danach kommt. Deswegen sollten wir darauf achten, auch von dieser besonderen Belohnung was zu bekommen, indem wir diesen besonderen Tag, den Tag von Arafat fasten. Das ist der Tag vor Eid, das ist der Tag vor Bayram, das ist der Tag von Arafat. Deswegen achten wir darauf, Barakallahu fikum, dass wir diesen einen Tag fasten. Und eine weitere besondere Tat, die man unbedingt machen sollte in diesen besonderen 10 Tagen von Dhul-Hijja ist, dass man ein Opfertier darbringt, dass man schlachtet. Und wir wollen hier jetzt nicht auf die Regeln eingehen, die zusammenhängen mit dem Schlachten. Wir wollen aber nur einen Punkt erwähnen. Und zwar diese Zeit, wenn es darum geht, ein Tier zu schlachten, siehst du, wie die Ersten sich dann zurückziehen. Mit der Begründung, es ist zu teuer, ein Schaf, 200 Euro, 300 Euro. Der andere sagt, ja, ich mag sowieso nicht so viel Fleisch. Der andere sagt, ja, ich mache keine Ahnung mit dem Geld, was anderes. Jeder sucht nach einem Grund, warum er nicht schlachtet. Obwohl es bei diesem Schlachten nicht um das Fleisch geht. Es geht nicht darum, ob du satt wirst von diesem Fleisch, ob du Fleisch magst oder nicht. Darum, es geht darum, dass der Herr Allah dir eine Anbetung anbefohlen hat, die du machen sollst. Du sollst schlachten, um damit dem Herrn Allah näher zu kommen mit dieser Schlachtung. Es geht nicht darum, dass du dich satt isst oder auf Vegetarier bist oder sonst irgendwas. Sondern es geht darum, dem Befehl Allahs nachzukommen, indem du ein Opfertier darbringst für den Erhaben Allah. Und da sollte es keine Rolle spielen, wie teuer das Tier ist oder ob du Fleisch magst oder nicht. Weil unser einer, wenn es darum geht, für was anderes Geld auszugeben, für ein Handy oder für neue Klamotten oder für das Auto, gibt jeder von uns aus. Jeder von uns hat ein Handy, was mindestens vielleicht 100 oder 200 Euro kostet, mindestens. Aber wenn es darum geht, ein Opfertier darzubringen, dann hat keiner Geld. Dann ist es zu schwer, man will es nicht ausgeben, obwohl es eine Verpflichtung ist, die uns Allah subhanahu wa ta'ala zur Pflicht gemacht hat. Aber der Herr Allah hat es beschrieben im Koran, dass wenn er Leute aufruft, dass sie um seinetwillen ausgeben sollen, dass viele dabei sein werden, die sich zurückziehen werden. Der Herr Allah sagt im Koran in der ungefähren Bedeutung, ihr da seid es doch, die ihr aufgerufen werdet, auf Allahs Weg auszugeben, Geld auszugeben. Jedoch gibt es unter euch welche, die geizen. Wer aber geizt, der geizt nur gegen sich selbst. Allah ist der Unbedürftige, ihr aber seid die Bedürftigen. Allah ist auf dein Opfertier nicht angewiesen, auch nicht auf dein Geld, auf nichts von dir. Du bist derjenige, der auf Allah angewiesen hat. Er ist derjenige, der dir all das gegeben hat. Deswegen geize nicht, weil du geizt nur gegenüber dich selbst und gegenüber keinem anderen. Der Herr Allah ist darauf gar nicht angewiesen. Deswegen achtet darauf, dass ihr dieser Sache nachkommt. Und deswegen ist auch über die Salaf überliefert worden, über die Sahaba und über die Tabi'in, dass es unter ihnen nicht bekannt war, dass jemand, der die Möglichkeit dazu hatte, zu schlachten, dass es unterlassen hat. Und dann gibt es eine Regel für diejenigen, die ein Opfertier darbringen wollen. Also jeder, der schlachten will, der selbst schlachten will, also derjenige, der verantwortlich ist und dieser Anbetung nachkommen will. Für ihn gilt, sobald die ersten 10 Tage von Dhul-Hijja beginnen, also 9 Tage vor Eid, 9 Tage vor Bayram, wenn das anfängt, dann darf derjenige, der schlachten möchte, weder seine Haare kürzen, noch seine Fingernägel kürzen, noch etwas von seiner Haut abmachen, bis er geschlachtet hat. Das heißt, sobald der erste Tag anbricht, von diesen ersten 10 Tagen von Dhul-Hijjah, ist derjenige oder soll derjenige, der schlachten will, weder seine Haare kürzen, noch seine Fingernägel kürzen, noch etwas von seiner Haut abmachen, bis er letztendlich geschlachtet hat. Und dabei spielt es keine Rolle, ob du am Tag von Eid schlachtest oder am zweiten Tag oder am dritten Tag oder am vierten Tag. Weil ihr wisst ja, der erste Tag ist der Tag von Eid und die anderen 3 Tage sind Ayyam Tashriq, was auch an den 3 Tagen ist erlaubt zu schlachten. Du darfst erst deine Haare wieder kürzen und deine Fingernägel kürzen, nachdem du geschlachtet hast. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, so wie es bei Muslimen verzeichnet ist, wenn die ersten 10 Tage von Dhul-Hijjah kommen und einer von euch ein Opfertier darbringen will, soll er sich vom Haar- und Nägelschneiden fernhalten. Und das gilt immer für den, der verantwortlich ist. Das heißt, wenn ein Mann verheiratet ist und Kinder hat und er will schlachten, dann gilt das für ihn, nicht für seine Ehefrau und für seine Kinder. Die können ganz normal ihre Haare kitzeln, Fingernägel und so weiter. Er ist verpflichtet. Aber wenn im Haushalt nur die Frau da ist oder die Frau diejenige ist, die schlachtet, also die jetzt Geld dafür aufbringt, um zu schlachten, dann ist sie damit gemeint. Er ist immer damit derjenige gemeint, der für dieses Schlachten zuständig ist, beziehungsweise für dieses Schlachten verantwortlich ist. Und derjenige, der es aus Versehen macht, trotzdem seine Haare kürzt, seine Fingernägel kürzt, den trifft keine Schuld. Und wer es absichtlich macht, den trifft eine Schuld, aber der muss dafür keine Büße machen. Er sollte bei Abend Allah um Vergebung bitten. Und das ist allgemein eine Meinungsverschiedenheit, ob es nun verpflichtend ist, du darfst es nicht, es ist verboten, oder ob es nur unerwünscht ist. Es ist eine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten, aber man sollte schon darauf achten, weil der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam dies genauso im Hadith erwähnt hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Rechtschaffenen machen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.